nicht auf Flehe ihn erfroren. Ich flüch hin zu dir. Bin ich doch flehe wie ne Fore. Ich wär längst bei dir. Ganz Gedanke dränge sich zu dir. Nicht verstanden, was du machst mit mir, kann ja nichts mehr machen, falle aus der Rolle, ich bin am Zerplatzen und weiß nicht, wie ich's dir sage.